Telekom Fernsprecher Pflügerstraße 11 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein kleiner Flyer, der hier über dem Fernsprecher mit Tesafilm angebracht ist und der die Aufträge und der folgende Aufschrift trägt. Nachhilfe in Mathematik, 1. bis 13. Klasse, Hausbesuch, 12 Euro je Stunde, in Klammern 60 Minuten, Paul, 33, Mathematikstudent. Dann ist die Telefonnummer angegeben und dahinter steht in Klammern auch Anrufbeantworter. Ansonsten zur Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung zählt nun an ein Fahrrad der Marke Black Rain, das hier neben der Telefonzelle an den Stützpfahl eines Baumes angekettet ist. Links neben dem Fahrrad befindet sich übrigens eine große Hundekotwüste, auf der sich unendlich viele Fliegen tummeln. Ansonsten, außer einem ehemaligen Coca-Cola Plastikunterteil und etwas Klopapier, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.